Abschnitt 43 aus Herakles. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Herakles von Louis Couperus, übersetzt von Else Otten. Kapitel 49, zweiter Teil. Ich habe ihn vergiftet, ich habe ihn getötet, schrie verzweifelt Deianeira. Ich habe ihn vernichtet. Deianeira brachte Herakles den flammenden Tod. Herakles, wehe, fürchtete dereinst, dass er Hyllos und Deianeira den Tod bringen würde. Nun aber, ach, brachte Deianeira ihrem Herakles den Tod, und niemals doch fürchtete sie, dass sie dem Gatten den Tod bringen könnte. O, hätte Herakles lieber Deianeira und Hyllos getötet. Glücklich wäre sie mit ihrem Sohn gestorben, wenn des Herakles Hand sie getroffen. Der Tod würde ihr von des Gattenhand willkommen sein. Doch wehe, ihm kommt sein Tod nun von ihr. Niemals glaubte Herakles, der Hera Hass versöhnen zu können. Eher war es ihm möglich zu glauben, dass er aus Deianeiras Hand den Tod empfinge. Unmögliches wurde möglich. Deianeira brachte dem Herakles den flammenden Tod. Ich habe ihn vernichtet, ich habe ihn getötet, ihn, den ich doch über alles liebte, mehr als mich selber, mehr als meinen Sohn. Deianeira hat ihn gemordet. Artemis, was vermag dein Balsam? Dionysos, was dein Trank? Zeus, wessen ist deine Macht fähig? Was, o ihr günstigen Götter, vermöget ihr? Die Klage der verzweifelten Frau an der Bahre des sterbenden Mannes ward übertönt von der schmerzlichen Klage der Tausende. Sie sahen Herakles, der höher den Oita hinaufgetragen ward, sich vom Rücken auf den Leib, vom Bauch auf den Rücken, vom Rücken auf die eine Seite und dann auf die andere Seite wälzen. Sie sahen, wie seine zitternden Füße ohnmächtig traten, wie seine zitternden Hände sich ohnmächtig rangen. Sie sahen ihn gleichsam mit dem zusammenschrumpfenden Gewande selber zusammenschrumpfen. Noch immer höher stieg der Zug empor. Bleich, wie weinend schien die Mittagssonne über die schneeigen Felder, als der Gipfel des Oita erreicht ward, wo Herakles im Angesicht des Zeus sterben wollte. Allüberall über die Hänge des Gebirges drängte der Schwarm der Tausende durch die fahlen Flocken des unaufhörlich fallenden Schnees. Auf dem Gipfel angelangt, versuchte Herakles sich aufzurichten, und ob er gleich anfangs vor Schmerzen laut aufbrüllte, erhob sich der Held schließlich von der Bahre. Seine Augen blickten wie wirr, den bärtigen Mund hatte er schmerzvoll verzerrt, und so stand er in dem Schnee. »Wie lange noch«, schrie er, »wie lange noch, ihr Götter, dieses Leiden, dieses langsam fressende Leiden, dieses glühende Jucken auf dem Fleisch, diese versengenden Flammen, die mir wie Glut der Wüstenwinde Libyens durch das Blut gejagt werden. Wie lange noch, wie lange noch? Wehe, weg mit dem Gewande, hinweg, hinweg das Gewand!« Und er riss und zerrte an den zusammengeschrumpften Lumpen aus ockerfarbenem Stoffe, die dort, wo die Zeichnungen das Hydra-Blut mit dem seinen Wunden vermischten, gleich roten, gelben und orangefarbenen Flammen an seinem Körper herabzutropfen schienen. Und er riss und zerrte und schrie seine Seele hinaus vor Schmerz, nun er ganze Stücke Fleisch mitriss. Rings um ihn über das Gebirge schrien alle vor Schmerz gleich ihm selber, riefen zu den Göttern um Hilfe und Erbarmen für Herakles. Und es schneite immerfort, dichter und dichter, doch die Flocken vermochten des Helden nicht mehr erträgliche, folternde Schmerzen nicht zu lindern. Die schneeige Kälte schien die giftigen Flammen vielmehr noch aufzuschüren, und stehend wand sich Herakles wie rasend, während die Augen ihm aus den Höhlen traten, während der verzerrte Mund sich weit öffnete. Um ihn in ratlosem Entsetzen standen alle, bis er schluchzend ausrief: »O, ihr Freunde! Dies heißt Sterben, doch allzu langsam ist das Sterben. Ich kann nicht länger diesen endlosen Schmerz ertragen. Wahrlich, Stunden um Stunden ertrage ich ihn schon. Macht ihm ein Ende, ich flehe euch an. Wenn nicht diese Zauberflammen durch andere Flammen verzehrt werden, auf dass sie zu einem großen Feuer werden, so gewahre ich kein Ende meines Sterbens. O, ihr Freunde, gebt mir endlich den Tod, ich flehe euch an, habt Gnade!« Lasst mich sterben, lasst mich sterben. Und segnen wird Herakles alle inmitten der Flammen, die ihn verzehren. Ihr Freunde, ich flehe euch an, fällt die beschneiten Pinien ringsumher, schichtet den Scheiterhaufen. König Zeyx, mein Wohltäter, mein Herrscher, Herakles entfleht von dir als letzte Wohltat, dass du ihm den Scheiterhaufen schichten lässest. Fället ihr Mannen die Pinien, rief die zitternde Stimme des Königs. Schichtet ihr Männer den Scheiterhaufen und bereitet dem Herakles das letzte Lager. O Herakles, rief Deianeira und breitete die Arme aus. Werde ich dir selbst im Todeskampf mit meiner Umarmung fernbleiben müssen? Wird kein Kuss mir Verzeihung bringen? Wird meine Hand, die dich so oft pflegte, nicht den geliebten Leib berühren dürfen, den ich zerstört, verblendet durch die Götter, denen ich geschlagene Frau nun fluche? Weib, rief der leidende Held, keine Umarmung, kein Kuss. Doch mein ganzes Verzeihen, denn Herakles weiß, dass Deianeira nichts anderes wollte als des Herakles Leben und Liebe. Doch schichtet die Scheite, schichtet ohne Zaudern den Scheiterhaufen. An den Hängen des Berges fielen bereits die ersten Stämme und selbst König Iphitos hatte ein Beil zur Hand genommen. Stamm auf Stamm fiel und die Argiver und Mykener schleppten die Stämme auf dem Gipfel des Oita und häuften Stamm auf Stamm. Und so lieb hatten sie alle den Herakles, dass ein jeder von ihnen, wo nicht einen ganzen Stamm, so doch einen Ast oder einen Arm voller Zweige anbrachte oder auch nur ein paar Tannenzapfen, die er zwischen die Stämme warf. Selbst die Frauen warfen, vor Schmerz aufschreiend, gleich den Männern und Kindern Zweige dazu. Breit und hoch war der Haufen geschichtet und alsbald von dem stets dichter fallenden Schnee überdeckt. Und Herakles näherte sich jetzt frei, ungestützt, wankend und strauchelnd dem gewaltig getürmten, vierkantigen Bau. Er erklomm ihn mit seinen letzten Kräften. Er erklomm ihn wankend und strauchelnd, doch jetzt stand er nach übermenschlicher Anstrengung hoch aufgerichtet auf dem höchsten Pinienstamm und rief: »Ihr Freunde, zaudert nicht, werft die Fackeln in den Scheiterhaufen!« Aber ein verzweiflungsvoller Schmerzensschrei erhob sich von den Hängen des Berges. Wenngleich die Männer mit den Frauen und Kindern die Stapel geschichtet hatten, so schien es doch jetzt, als hätte ein jeder von ihnen geglaubt, dass Zeus selber den Blitz hineinschleudern müsste, auf dass er ihn entbrenne. Doch anstatt der Donnerwolken und Blitze kam nur unaufhörlich Schnee aus dem unerbittlichen Himmel, schneite es immerfort, immerfort. »Werf die Fackel in den Scheiterhaufen«, bat flehentlich der Held, »zaudert nicht länger, erbarmen! Oh, der Schmerz, nun ich meinen Körper berühre, nun ich an dem Mantel zerre, nun ich mir Stücke flammenden Fleisches abreiße! Erbarmen, erbarmen, erbarmen!« Plötzlich entriss sich Deianeira den sie umschlingenden Armen der Iole. Sie stand in jäher Eingebung, bleich und groß da, wie eine der Göttinnen, denen sie geflucht hatte. Sie schaute um sich, gleich als suchte sie etwas. Ihr Blick entdeckte, dass einer der Knaben, die Herakles in der Nacht von Argos gefolgt waren, noch eine erlöschende Fackel in der Hand hielt. Sie eilte auf den Knaben zu und entriss ihm die Fackel. Sie kniete in den Schnee nieder, die Frau im purpuren, leuchtenden, festlichen, reichen Prunkgewande. Sie strich mit den beiden Händen den weißen Schnee weg und suchte den Stein, der, am Stein gerieben, den Funken entfachen würde. Sie rieb und rieb und schlug Stein gegen Stein. Der Funken schoss hervor. Der helle Funken fiel in die harzige Fackel und sie lohte in heller Flamme empor. Deianeira erhob sich, die brennende Fackel hielt sie in der Hand. Sie weinte nicht mehr. Ihre Verzweiflung, ihre Ratlosigkeit waren vorüber. Sie schritt wie in Verzückung auf den Scheiterhaufen zu. Herakles, dem die Augen aus den Höhlen traten, blickte ihr in die Iren, die jetzt leer und tränenlos waren. Und in ihrem Blick las er nichts als Liebe, eine Liebe so groß, dass sie nicht länger zauderte. Ja, sie lächelte ihm sogar mit einem Lächeln der Verzückung, mit einem Lächeln der Anbetung zu und warf ihre brennende Fackel auf den Scheiterhaufen, um den sich die Äste und die Tannenzapfen und das Reisig häuften. Ringsumher erklang ein Entsetzensschrei der Tausende. Aus dem Stapel leckte sogleich die Flamme hervor. Gelb wie das Gewand, rot wie das Hydrablut, orangefarben wie die Stellen, da ihrer beider Farben sich gemischt hatten. Die Schneeflocken vermochten die Flamme nicht zu löschen. Sie zerschmolzen zischend an der Lohe. In einem einzigen Augenblick stand der Scheiterhaufen in lichtem Brande, gleich als hätte sich der Oita in einen Vulkan verwandelt, als speie sein Krater Feuersglut aus. Inmitten der Flammen wand sich der Held, und es wollte den Tausenden scheinen, als ob er ihnen erleichtert zulächle. Nun das wirkliche Feuer ihn umleckte, nachdem er vom giftigen Zauberfeuer die langen, langen Stunden hindurch schon gemattet worden war. Er lächelte, wahrlich. Herakles lächelte. Jetzt sahen es alle, und weil sie auf ihn starrten, sahen sie nicht, dass Deianeira ohne Zögern die ersten Stämme des Scheiterhaufens betrat. Jetzt erst erschauten sie es voller Entsetzen. Ihr rotes Festgewand verschmolz sich mit den Flammen, die es umlohten, und durch die lodernden Flammen schritt sie weiter, stieg sie höher empor. Plötzlich ertönte ihr freudiger Schrei, und sie sahen alle, dass Herakles, oh Glück, in den Flammen ihr die Arme entgegenstreckte, wie zu einer Umarmung. Sie sahen, dass Deianeira an der Brust des Helden in dessen Armen ruhte. Dann sahen sie nichts mehr, denn das Feuer schlug lohend empor. Lautes Wiehern erklang und sie erblickten Iolaos. Der Lenker hatte den Wagen bestiegen und peitschte die zwei wilden Rosse vorwärts. Und plötzlich sahen sie alle, wie die feuerschnaubernden, schneeweißen Rosse mit dem Wagen und dem, der darauf stand, sich in das Feuermeer hineinstürzten, das auf dem Gipfel des Oita hell aufglühte und hoch emporlohte. Über den ganzen Berg schollen Rufe des Entsetzens, klagte der Schmerz Tausender. Wer von ihnen sah die weiße, zarte, fast durchsichtige Gestalt, die sich nach dem Lenker mit Wagen und Zweigespann in des Herakles leuchtenden Scheiterhaufen stürzte? Wer von ihnen sah die stille Liebe, das stille Leid, die stille Treue und Dankbarkeit, die wie ein lieblicher weißer Falter in das rote, rasende Feuer flog? Vielleicht ein Bruder nur, ein junger Fürst, der sich in die väterlichen Arme eines alten Königs warf. Keiner sonst achtete der Iole, denn es war plötzlich, als habe eine daherjagende Woge den Schneehimmel von Nebel und Grau gesäubert und als wirble sie nun mit den Flocken abwärts. Und über der Winterwelt leuchtete ein klarer Himmel, nicht mehr blau, sondern in gleichmäßiger silberner Klarheit, gleich als ob der geschlossene Himmelsdom sich endlich öffne, gleich als ob die silbernen Vorhöfe des Olymp sichtbar würden. Aus diesem breiten Glanz grollte es wie leichter Donner. Und plötzlich sahen die Tausende, die um des Oita-Gipfel sich drängten, rings um des Herakles Sterbeglut, die Götter selber, die aus dem Himmel herabstiegen. Es waren Athena und Hermes. Die Jungfrau stand auf einem Siegeswagen, der vom schneeigen Gespann der vier silberweißen göttlichen Rosse gezogen und von blitzeschießenden Rädern beflügelt ward. Und Hermes, angetan mit dem Flügelhute und den beflügelten Sohlen, schwang den Schlangenstab in der Hand, damit er das Viergespann der göttlichen Schwester aus der silbernen Klarheit hinablenkte. Und Entzücken erfüllte die Tausende alle, die Herakles liebten, als sie die Götter so schnell unter dem hellen Blitze des von ihnen ausstrahlenden silbernen Glanzes herabsteigen sahen, schwindelerregend, schnell, gleich als fielen sie aus dem offenen Zenit auf den Oita herab. Heilige Freude brachte die Zuschauenden in Verzückung, als sie Athena sahen, wie sie über dem noch immer hoch emporlodernden Scheiterhaufen schwebte und die strahlenden Hände ausstreckte, um die verklärte Gestalt des Helden mit ihren schwesterlichen Armen zu umfangen. Dann wiederum sahen sie, wie der silberne Wagen mit dem heiligen Viergespann in rasender Schnelligkeit emporgerissen ward, sahen, wie er in den silbernen Himmel verschwand, von dessen ihnen geoffenbarte Herrlichkeit sie nun zu Tausenden auf allen Seiten den Berg hinabgestiegen, in dem neuen Schneesturm, der wieder wirbelte. Allein über die goldene Flur des Olymp selber, inmitten der zahllosen goldenen Säulen, sah Herakles, in Jugend und in unsterblicher Göttlichkeit wieder auferstanden, an der Hand der Athena und des Hermes, wie ein göttlicher, jugendlicher Riese einherschreitend, vor sich in unsäglichem Glanze die großen Götter, seine Brüder und Schwestern aufleuchten. Und er sah seinen Vater Zeus in blendender Majestät auf dem Thron sitzen. Und er sah, wie Hera ihm entgegenschritt, wie endlich versöhnte Hera selber und wie die erhabene Frau an ihrer Hand eine Jungfrau führte, lieblich wie ein Kind, das kaum zur Jungfrau herangereift war, die blonde, schüchterne Hebe ihre eigene Tochter. Und die Himmelsfürstin sprach: Herakles, der du auf Erden ewig berühmt bist durch meinen Hass, wisse, dass deine Buße der Hera Groll versöhnte und dass nach allem von dir erlittenen Leid dich jetzt in dem olympischen Himmel auch die Liebe deiner Nährmutter berühmt machen wird. O Held, die dir ihre und des Zeus Tochter als dein göttliches Gemahl schenkt. Und Hera führte die liebliche Jungfrau Hebe, das zarte Götterkind, vor den Helden. Er aber sprach: Hera, du Versöhnte, du bietest mir dein Kind als Gattin dar. Doch wisse, dass Herakles niemals in seiner himmlischen Seligkeit und an der Seite der lieblichen Hebe deren vergessen wird, die er auf Erden liebte und die sein Schicksal dem Untergang weihte. Wo sind sie? Hera hob die Hand. Vor dem Blick des Helden entschleierte sich aus silbernem Nebel und perlfarbenen Dämpfen eine weite, weite Fernsicht am Rande der Erdscheibe. Aus einem roten, fernen Morgendämmer stiegen die Traumgärten der elysischen Gefilde empor, weißblumige Wiesen an silbernem Flusse, ein Hain voller Wunderblumen, die aus Licht und Glanz geschnitten zu sein schienen und von deren Zweigen und Stängeln Glanz tropfte. Der Glanz eines jeden Blattes und einer jeden Blume. Und inmitten so lieblicher Schönheit irrten selige Schatten umher. Und Herakles erkannte von weit her, doch in göttlicher Verklärung schien es ihm ganz nahe, was er selber so sehnlichst gewünscht hatte. Rings um den Schatten der Deianeira, die Schemen, Alkmenes, der Mutter, und Megaras, der Gattin, die Schemen seiner von ihm vorzeiten in rasender Verblendung erschlagenen Söhne und Töchter, die Schattengestalten Admetes, der Lieben, und Ioles, der Treuen, des Hylas, des Abderos und des Iolaos, an dessen Seite die weißen Rosse auf blumigen Gefilden grasten. Und es war Herakles, in das er dahin schaute, als vermöchte er nun Kraft seiner göttlichen Verklärung in einer einzigen Umarmung alle, die er geliebt hatte, alle, die ihn geliebt hatten, an sein göttliches, unsterbliches Herz zu drücken. Ende von Abschnitt 43. Gelesen von Thomas Strobel. Ende von Herakles von Louis Couperus, übersetzt von Else Otten.